Aladdin. Dieses Konzert in Landau wird heute mitgeschnitten für eine Langspielplatte. Halten Sie sich also in Ihren Reaktionen nicht zurück. Die Platte soll heißen: Aus diesem Land sind meine Lieder. Und das ist auch das Motto dieses Konzerts. Früh aus seinem Bett rausgeflogen, wo ich der Größte schon längst nicht mehr bin. Schuhe geschnürt im Aufzug und nichts wie raus auf die Straße, durchatmen tief. Im Morgen mit Knattern die Kaufhausbanner. Bagger werden in Stellung gebracht, angerückt kommen die Kleberkolonnen. Reißen das geile Girl von den Wänden. Lassen wieder den Marlboro reiten, reiten, reiten. Irgendwo heulen schon Martinshörner. So langsam kommt sie auf Touren die Stadt, die nicht viel anders als andere aussieht. Drüben die frühe Trinkerrunde, steht gleich neben Aldi, Bier gibt's da billig. Sind die wie auch in den anderen Städten, Carla, Carla aus allen Heimen geflohen. Und Axel der Schlosser, der arbeitslos ist, und Landfahrer Klaus und Vertreter Harry, den Musterkoffer von Pornofilmen, im Nadelstreifen und Times in der Tasche, das ist der Henry. Und Willi daneben, Willi der 68er-Veteran, im Straßenkampf Parker Guevara-Mütze. Und neben ihm Punky, Punky, Punky mit seinem Hahnenkammschädel, grüßt euch Kumpan, wie ist die Lage? Lothar Matthäus Ablösungssumme hält Harry für noch zu niedrig und ist bei 8 Millionen Arbeitslosen. Mein Axel bricht hier der Laden zusammen, der Laden zusammen. Carolins Sohn Prinz Albert ist nach Sir Henrys Ansicht ein Bastard, doch wenn die Amis in Nicaragua empfangen, sagt Willy Brandt hier die Amerika Häuser. Im Angebot gibt es Rotwein bei Karstadt. Weiß Landfahrer Klaus will beim Piepen sammeln. Für Punky, für Punky. Für Punky zählen nur noch die Killersatelliten, die lasermäßig jetzt alles bestreichen. Carlas Schwein wird später es brechen. Nach 3 Dosen Bier wird sie Reiter sehen. Die 4, die über den Fernsehturm kommen, die Smogschleier vor der Sonne zerreißen, die Geißeln schwingen und Carla wird schreien, schreien, schreien, weil niemand den riesigen Pilz sehen will, der hinter den Reitern am Horizont wächst. Und Axel wird sie umarmen, von den Passanten wegführen, die stehen bleiben, den Himmel absuchen, die Köpfe schütteln. Der Straßenzertrümmerungshammer fährt nieder. Im Lärm wird sie sich verlaufen, die Menge. Bin dann schon wieder weitergefahren. Halte noch mal hinterm Ortsschild und Blick zurück auf die Stadt, die nicht anders aussieht als andere, die wir durchfahren müssen, durchfahren müssen. gesetzlich viel leichter in Fluss und Hoff. Noch einmal kommt die Schaluppe vorüber. Das Kind steht am Ruder, die Mutter im Heck. Jongliert mit 7 Orangen und auf dem Dach der Kajüte. Der Vater liegt da mit übergeschlagenen Beinen und spielt Harmonika, Harmonika, Harmonika. Ziehen vorüber, Beamte. Ziehen vorüber, Beamte. Ins andere Land, wo das andere Leben längst lärmt